Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hey, hallo im dicken Engel. Heute Sprechstunde mit Thorsten Wirth, Inside X. Hi Thorsten, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum ersten Vorsitzenden. Ja, danke schön. Hallo Monopol. So, dies ist eine Sprechstunde. Thorsten, möchtest du uns was mitgeben oder lassen wir direkt Wortmeldungen zu? Ach, ich fände eigentlich sehr gut, wenn irgendwie von außen ein bisschen Input käme, weil ich würde gerne Fragen beantworten, vielleicht auch Missverständnisse. Ich würde vielleicht auch, ja, vielleicht vorneweg mal dieses Interview mit dem HR, da möchte ich ganz kurz gerne mal korrigieren. Ich wiederhole, ich werde nicht irgendwelche neuen Themen aus dem Hut zaubern und die dann nach außen tragen. Also so viel Respekt habe ich vor den Piraten. Also ich werde alles im Rahmen unseres Grundsatzprogramms veräußern. Und da glaube ich schon, dass ich genügend Pirat bin, das auch zu können. Das war mir jetzt ein Anliegen, weil dort wurde fälschlicherweise behauptet, ich würde jetzt jedes x-beliebige Thema nach außen bringen und das sozusagen als Statement der Piratenpartei verkaufen können. Und das ist natürlich nicht so. So, das habe ich jetzt klargestellt. Und ja, eigentlich würde ich gerne auch Fragen beantworten. Was gibt es für Fragen? Was habt ihr für Ideen? Ideen sind auch gut, nehme ich auch sehr gerne an. Und ja, haut raus. Dann Tobias. Ja, ich habe deine Rede verfolgt und du hast das indirekt, so habe ich es wahrgenommen, zumindest das Jahr 2009 gelobt, seitdem ich selber auch dabei bin. Und ich habe da auch positive Erinnerungen dran. Wir neigen ja dazu, die schlechten Dinge zu vergessen und feiern dieses tolle Jahr 2009. Würde mich freuen, wenn du ein bisschen konkreter sagen würdest, wo du die Unterschiede siehst und was du da gerne nach vorne bringen würdest. Du sagst so, hey, das waren echt Dinge, die anders waren, die besser waren. Und das hätten wir ganz gerne wieder in der Piratenpartei. Also, was ich richtig witzig fand, zum Beispiel irgendwelche Pressekonferenzen mit irgendwelchen Leuten in Plüschtierkostümen, das hat echt gerockt. Also, das waren so Dinge, die danach echt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, die Leute haben Stock in den Arsch. Weil wir müssen natürlich auch etwas tun, die Presse, man die natürlich auch ein bisschen anfickt, lustigen Dingen, ja, dann können wir auch positiv auf uns aufmerksam machen. Es ist nicht nur so, dass man mit Skandalen in der Presse landet, sondern auch mit Dingen, wie man andere Leute zum Lachen bringt, wie man auch ein bisschen crazy, also so verrückte Sachen macht. Und das ist, glaube ich, ziemlich mittlerweile in Vergessenheit geraten, dass wir auch Spaß eigentlich an dem haben, was wir tun. Und das meine ich mit dem Spirit, das meine ich damit, aber wir müssen nicht die Piratenpartei in den Grenzen von 2009 haben. Das will ich nicht. Aber deswegen haben wir ein paar verrückte Sachen machen. Das fände ich gut. Paul. Ja, ich war ja Mitkonkurrent um den Job. Zuerst, und ich finde auch, wir sollten hier sehr positiv beginnen und ich möchte dich erstmal gratulieren, oder dir gratulieren, dass du den Job bekommen hast und ich finde auch eine klare und deutliche Mehrheit und so weiter, das möchte ich voranstellen und so, aber du weißt, oder vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, dass ich eher einer von den Kritischen hier in der Partei sind, die da sagen, naja, mal gucken, wie es mit der Partei hier weitergeht und da kommen wir direkt auf den Punkt. Ich habe einen Abend, wie ich nach Hause fuhr, im WDR gehört oder auch dann später gelesen, zurück zur Kernthemenpartei. Und da möchte ich einfach deine Meinung wissen, dass du sagst, ja, dahin sollten wir streben, oder dass man dann sagt, nee, also die Partei kann ruhig mehrthemig sein, also Wirtschaft, Finanzen und so weiter können durchaus auch mitbehandelt werden. Also da meine Frage, wie stehst du dazu? Also das ist eine gute Frage. Ich würde die auch gerne umfassend beantworten. Die Sache ist die, wir haben ein Grundsatzprogramm, auf das wir uns alle geeinigt haben. Das steht über unseren Wahlprogrammen, die wir haben. Und ich glaube, das ist das Fundament, auf das wir uns alle irgendwann mal geeinigt haben. Wo wir alle gesagt haben, das ist die Basis unseres Schaffens. Von da aus gehen alle weiteren Programmpunkte aus. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass sich die Leute, die sich immer wegen, ach, jetzt ist hier was Neues, jetzt ist da was Neues und wegen solchen Sachen unheimlich in den Haaren liegen und Zwist in die ganze Piratenpartei hineintragen, die möchte ich gerne daran erinnern, dass wir einen Grundsatz haben, hinter dem wir ja alle stehen, wo wir Konsens haben. Und wenn wir diesen Konsens, wenn sich die Leute dahinter vereinen, dann hätte ich gerne, dass die Leute wirklich auch sagen, ja gut, okay, jetzt lass uns streiten bis dahin, jetzt mache ich da mal einen Punkt. Im Grunde habe ich da jemanden vor mir, der sich ja in unserem Grundsatzprogramm mit mir einig ist. Und wenn das nicht in Vergessenheit geraten wird, wenn diese Kultur vielleicht des Respekts dort auch wieder voreinander da ist, dann sind die Streitereien vielleicht auch etwas abgebaut. Deswegen, wenn wir uns hinter unser Grundsatzprogramm stellen, dann haben wir eine Gemeinsamkeit, dann können wir da auch nach vorne gehen. Und da hatte ich ja auch gesagt, ich fände es extrem gut, was ich aus diesem Grundsatzprogramm ziehe, ist ein Gesellschaftsbild. Ein Gesellschaftsbild, die von einer aufgeklärten Gesellschaft ausgeht, die in der Lage ist, im Prinzip ihr Schicksal selbst mitzubestimmen, die nicht einfach dumpfer Demagogie erliegt, weil sie Wissen hat, weil es dafür braucht es halt eben auch Dinge wie Open Access, wie Informationsfreiheit, all diese Dinge, die wir fordern, Transparenz und so weiter, sind in Basis darauf abgestimmt, dass wir eine Wissensgesellschaft, eine Gesellschaft hat, die genau das kann. Und unsere Forderung nach Mitbestimmung, nach Teilhabe, es basiert auf so einem Gesellschaftsbild. Und wenn wir das nach außen verkaufen, dann verstummen vielleicht auch die Journalisten, die uns immer wieder fragen, wo seid ihr denn links, rechts, tralala. Wenn wir dieses Gesellschaftsbild verkaufen, verkaufen wir auch etwas, verkaufen möchte ich da gar nicht sagen, sondern wenn wir zu diesem Gesellschaftsbild stehen, dann haben wir etwas, wo die Leute sich auch wirklich viel klarer ein Bild von uns machen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eigentlich in der ganzen Parteienlandschaft fehlt. Ich hoffe, das ist so halbwegs damit beantwortet. Also, Kernthemen halte ich, wie gesagt, das ist unser Grundsatzprogramm. Ja, wir können auch das weiterentwickeln. Ja, müssen wir auch tun. Aber wir haben eine Basis. Und bitte, Leute, erinnert euch dran, dass diese Basis unsere Gemeinsamkeit ist. Das heißt, der Gegenüber, der eine andere Meinung zu einem Sachthema hat, der ist kein Feind, sondern ich kämpfe mit ihm jetzt gerade um Argumente in einer Sachfrage, die außerhalb unseres Kernthemenbereichs liegt. Das heißt, ich muss ihn jetzt nicht zum Teufel jagen. Viele Diskussionen bei uns werden wirklich sehr, sehr hart geführt. Und da möchte ich halt eben die Leute daran erinnern, dass diese Gemeinsamkeiten, wenn wir die wieder hochhalten, wenn wir die auch als Organisation, als Partei wieder hochhalten, dann können wir nach außen auch wieder geschlossen auftreten und werden geschlossen wahrgenommen. Das würde uns vielleicht auch helfen in den Wahlkämpfen und in anderen Situationen, dass wir etwas positiver wahrgenommen werden. Das ist meine Hoffnung dahinter. Gut, Thorsten, hoffen wir es. Christian. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal von mir auch mein Glückwunsch zu deiner Wahl. Gratulation. Danke. Ja, danke. Ich hatte ja als Stellvertreter kandidiert, habe aber das, was ich sagen wollte, nicht wirklich rübergebracht. Was mich motiviert hatte zu kandidieren, war der Wunsch, einen Bundesvorstand zu haben, der bei wichtigen Fragen, bei richtungsweisen Fragen nicht selber eine Entscheidung trifft, sondern die Basis befragt. Habe ich da möglicherweise in dir einen Verbündeten? Könntest du dir vorstellen, auch so zu arbeiten? Das kann ich mit einem ganz großen Ja beantworten. Das ist, ich brauche diese Legitimation. Ich kann nicht gegen uns arbeiten. Wenn ich jetzt beispielsweise wirklich ganz grundlegende Entscheidungen treffen müsste, dann kann ich die nicht. Dann muss ich das an die Basis weitergeben, weil ich muss auch sehen, wenn ich mich irgendwo hinstelle und ich sage, jetzt ist eine ganz grundlegende neue Frage, die wir vielleicht auch mit unserem Grundsatzprogramm tatsächlich auch nicht abdecken können, dann brauche ich eine Legitimation dafür. Und diese Legitimation, die kann ich mir nicht selber geben. Ich bin nicht die Piratenpartei, sondern das sind wir alle. Und da ist dieser Basisentscheid, den wir jetzt haben, vielleicht auch ein guter Anfang. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und das stehe ich dafür, ja. Das nutze ich jetzt gleich für einen kleinen Werbeblock. In Bochum wird es auch wieder die Möglichkeit geben, sich für den Basisentscheid verifizieren zu lassen. Das heißt, zu prüfen, dass man keine Katze ist. Leute, kommt dahin, macht das bitte. Kann ich nochmal nachfragen? Ja. Heißt also im Ernstfall auch, dass du bei einer Vorstandssitzung eventuell auch sagst, also die Entscheidung vertagen wir jetzt und hauen erstmal die Frage durch einen Lime-Survey oder wenn das es entscheidet, schauen, was es sagt. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe natürlich, dass auch bei solchen Entscheidungen uns hoffentlich auch immer genügend Basis da ist, die uns also A, da auch immer schön dran erinnert und B, werde ich da auch dran erinnern, weil wir brauchen eine Legitimation für das, was wir tun. Okay, freut mich zu hören. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, da hast du mir aus der Seele gesprochen. Plus eins. Danks. Piratos. Ja, hallo Thorsten. Erstmal bin ich ganz begeistert von dir. Ich kannte dich vorher noch nicht und habe dich jetzt auf dem BBT erlebt und ja, ich bin sehr positiv. Meine Frage ist eher so eine hypothetische Frage. Stell dir vor, es gäbe in dem Bufo irgendeine Art von Geklüngel. Du würde zur Kenntnis kommen, dass dort im Hintergrund irgendwelche Seilschaften Strippen ziehen. Wie würdest du dich dann verhalten in dem Bufo? Ich würde das sehr, sehr deutlich ansprechen. Und ich würde die Strukturen und auch unseren Bundesvorstand als funktionierenden Bundesvorstand, den würde ich versuchen zu schützen. Also zu schützen im Sinne von, dass so etwas aufhört und Schaden sozusagen von uns und auch vom Bundesvorstand abgehalten wird. Klüngel ist allerdings auch immer so eine Sache. Ich meine, viele Leute gehen sehr schnell, rennen sozusagen mit der Fackel durchs Dorf, wenn man sich irgendwo mal mit Leuten trifft. Und ganz wichtig ist es auch für den Bundesvorstand, sich mit Menschen zu treffen und zu reden. Wir brauchen diesen Input. Ohne den geht es nicht. Das ist aber nicht immer Geklüngel. Das ist auch keine Hinterzimmergeschichte. Also man muss auch vorsichtig sein, wenn man irgendwo, wie gesagt, den Leuten unterstellt zu klüngeln. Da muss man auch vorsichtig sein. Ich bin jetzt demnächst in Berlin und möchte mich da auch mit sehr vielen Leuten treffen. Das habe ich jetzt auch schon in Planung. Aber ich werde es alles ankündigen, was ich tue, und ich werde auch sagen, mit wem ich mich da treffe, und wir werden auch eine Agenda irgendwo hinstellen. Aber nichtsdestotrotz werde ich es nicht schaffen, dass dort ganz, ganz viele Leute sind, sondern es wird eine Handvoll Leute sein. Und also vielleicht auch zwei Hände voll Leute. Aber das Problem ist, man kriegt einfach keine Atmosphäre. Man muss die Leute doch auch mal kennenlernen. Und das schafft man nicht in einer Gruppe von 50 Leuten. Das ist halt eben einfach das Problem. Und nichtsdestotrotz ist das kein Geklüngel. Verstehst du, was ich meine? Diesen Unterschied, da hätte ich gerne Wert drauf gelegt, dass nicht zu schnell hier, oh ja, also ich mache alles Öffentliche, mit wem ich mich wann treffe. Ich habe heute sogar schon über Twitter die ersten Anfragen aus Hamburg bekommen, wo ich mich auch sehr gerne mit den Leuten aus Hamburg treffe, am Rande vom 30C3. Würde ich da unheimlich gerne hin. Ich war auch früher schon häufig in Hamburg. Ich sehe das als notwendig an, dass wir mit den Landesverbänden guten Kontakt pflegen. Zu guten Kontakt gehört einfach auch nicht nur Mammeln, sondern auch mal, wer ist das, auch mal ein Glas Bier zusammen trinken, auch zu gucken, wer hat gute Ideen, was läuft da gut, damit man sich gut vernetzen kann. Ich möchte nur, dass da einfach diese Empfindsamkeit da ist. Nicht alles ist geklüngelt. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist natürlich eine Gratwanderung, was Geklüngel ist und was ein Gespräch ist. Ja, das ist wieder eine wertende Perspektive. Noch eine Nachfrage. Ich hatte das Gerücht gehört, dass im Vorfeld dieses BPTs um die verschiedenen Kandidaten Aktionen liefen, die eine Art Promotion-Aktion waren, um halt von verschiedenen, sag ich mal, Klicken auch gewählt zu werden. Hast du dich an so etwas beteiligt irgendwie oder ist dir sowas zur Kenntnis gekommen, dass es solche Vorabdiskussionen gab, auch um deine Person? Also ich muss sagen, dass ich natürlich Werbung für mich gemacht habe und ich habe natürlich auch versucht, irgendwie die Leute von mich zu überzeugen, weil ich weiß, das hilft mir dann in der Wahl. Und inwiefern da jetzt Absprachen oder ich weiß nicht, was für eine Unterstellung dahinter steht. Also wenn man für sich wirbt, wenn man jetzt für ein Amt kandidiert, dann versuche ich natürlich Leute anzusprechen und für mich Werbung zu machen. Ich habe DM-Messages versendet an Leuten mit der Bitte, mich zu unterstützen. Das liegt einfach daran, weil ich natürlich wollte, dass mich 100 Leute unterstützen. Weil ich das als Herausforderung genommen habe, wenn mich keine 100 Leute unterstützen, würde ich auch nicht antreten. So. Und da habe ich natürlich Leute, die ich kannte, natürlich auch angeschrieben. Sehe ich als ganz normal an. Da haben auch einige Leute sehr empfindlich drauf reagiert und mir gesagt, lieber Thorsten, ich hätte es gemacht, wenn du mir diese komische Direktmessage nicht geschickt hättest. Ich sehe das als eigentlich ganz normalen, als so einen Wahlvorgang an. Wenn man gewählt werden will, muss man auf sich aufmerksam machen. Und da sehe ich jetzt nichts Schlimmes dahinter. Außerdem ist es schon so, wenn man lange in der Piratenpartei ist und auch viele Freunde hier hat oder auch viele Mitstreiter hat, dann hat man natürlich auch Unterstützer. Das ist meines Erachtens nach nichts Schlimmes. Und dahinter immer gleich Seilschaften zu vermuten, würde mir ja auch sozusagen eine Eigenständigkeit absprechen. Ich weiß, dass es eine Gratwanderung ist, aber da kann ich einfach nur sagen, da muss sich jeder selber ein Urteil über mich bilden, da muss sich auch jeder ein Urteil über das Geschehene machen. Also ich gehe da relativ offen mit dir. Werbung ist eine ganz normale Form. Ja, also, um das noch ins rechte Licht zu rücken, das war natürlich überhaupt kein Vorwurf an dich oder so. Ich kann natürlich vorstellen, dadurch, dass du schon so lange in der Partei bist, dass du eh Hinz und Kunz kennst, die auch schon lange dabei sind. Und ich glaube, je länger man in so einer Partei ist, desto mehr Netzwerk hat man einfach. Mir geht es halt darum, ob über diese Netzwerke, die dann entstehen, Ideologien transportiert werden oder nicht. Und bei dir habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du sehr irgendwie sehr ideologisch bist, bisher mein Eindruck. Und von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Aber ich habe halt Sorge, dass irgendwelche ideologischen Netzwerke hier im Hintergrund agieren und dann sozusagen die Basis nur noch Alibi ist. Du meinst also so etwas wie jetzt, ich sag's jetzt mal mit Anführungszeichen und also sowas wie so ein Frankfurter Kollegium 3.0 oder sowas. Ja, genau. Also ja, das mag es auch gehen, aber da würde ich auch ganz denken, das ist eigentlich auch ein ganz normaler Vorgang in der Partei, dass sich irgendwo Strömungen und Richtungen bilden. Ich fände es auch gut, wenn die Leute das offen machen, weil das bräuchten wir nicht verteufeln. Es ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Es gibt es in vielen Parteien und das sollte man meines Erachtens nach auch gar nicht so sehr als schlimm ansehen, sondern sich mehr positiv damit auseinandersetzen. Dann sieht man ja auch so, ja gut, vielleicht bringen sie ja was in die Piratenpartei rein und wir müssen auch ein bisschen Robustheit zeigen solchen Strömungen gegenüber. Wir bauschen sie auch oft künstlich auf, muss man dazu sagen. Das ist meine Meinung. Okay. Ja, vielen Dank. Bitte. So, jetzt der Tobi und dann mache ich eine Frage aus dem Chat. Ja, ich habe selber am Parteitag nicht dabei sein können und das ist auch eine gute Einleitung für meine Frage. Also vielleicht ist sie auch schon gestellt worden, dann habe ich es natürlich nicht mitbekommen. Mir selber liegt die SMV sehr am Herzen oder auch Derivate davon, im Prinzip egal. Was kannst du tun, um die ewige Bedenkenträgerei, die so bei uns herrscht, so ein bisschen nach hinten zu schieben und vielleicht die SMV, die ja beim letzten Mal nur knapp verloren hat, dann doch endlich mal nach vorne zu bringen und ein Versprechen an die Mitglieder, was mal gegeben worden ist, irgendwann einzulösen? Ui, da muss ich vielleicht Folgendes dazu sagen. Ich bin auch Datenschützer und ich weiß auch um die Leute, die ihre Bedenken haben und die, ich nehme die auch ernst. Ich sag's mal so, viele Vorschläge, die ich jetzt so wahrgenommen habe, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne auch nicht alle Satzungsänderungsanträge, die diesbezüglich gestellt worden sind, auswendig. Die Leute, die uns davor warnen, dass wir uns vielleicht wirklich dann Kuckucksei mitlegen, weil wir das vielleicht datenschutztechnisch überhaupt nicht gestemmt bekommen. Auf die sollten wir vielleicht auch mal hören. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ein Basisentscheid ist ja jetzt da, der ist ja auch relativ unumstritten und es ist auch bei allen, selbst bei den Kritikern gegenüber der SMV, meines Erachtens nach unumstritten, dass wir so etwas brauchen, wie ein Basisentscheid. Ich möchte nur nicht, dass uns dann irgendwann mal irgendwie unsere eigenen Ansprüche bezüglich Datenschutz um die Ohren fliegen. Und da würde ich drum bitten, dass wir da auch den Leuten, die vielleicht auch Kritik haben, auch ein Gehör schenken und verstehe ich das hier. Ja. Also faktisch kann ja der Pirat, der nicht auf dem Parteitag da ist, eben kaum Einfluss nehmen bis über irgendwelche sozialen Netzwerke. Aber abstimmen kann er nicht. Insofern ist dem ja bereits gerecht geworden. Also, ich hatte jetzt schon mal den Vorschlag gemacht, das ist schon etwas länger her, dass wir diese dezentralen Parteitage wirklich mal in Angriff nehmen sollten, weil eine Komponente bei diesen Parteitagen ist ja auch immer dieses sich kennenlernen und sich treffen. Und wenn man jetzt beispielsweise wirklich dezentrale Parteitage hat, dann hätten wir vor Ort Mitglieder, die Stimmen auch verifizieren können. Ja, dann hätten wir diese Datenschutzproblematik damit gekillt. Verstehst du das? Ich verstehe deinen Ansatz mit dem Datenschutz. Ich finde das auch eine vernünftige Einstellung. Im Prinzip ist es mir persönlich eigentlich egal, welche Form von Teilhabe. Aber meine Frage zieht eben darauf ab, wenn du sagst so, hey, ich gebe Gas dafür, dass wir diese Teilhabe, die wir uns ja eigentlich alle wünschen und allen versprochen haben, in welcher Form auch immer umsetzen, dann wäre das für mich schon ein riesen Pluspunkt. Ja, also ich will die SMV haben, die brauchen wir auch und das ist unumstritten. Ich will nur nicht, dass wir jetzt blind losrennen und so Hurra-Politik-mäßig und sozusagen ins offene Messer laufen. Das muss ich auch verhindern. Und da muss ich auch den Leuten, die Bedenken haben, auch das Gehör verleihen, weil es sind auch keine dummen Leute. Und vor diesen Leuten, auch von Patrick Breyer zum Beispiel, habe ich sehr viel Respekt. Und ich Also da hinhören und aus den Kritikpunkten vielleicht das rausziehen, was es an Kritik gibt und genau dann auch darauf achten, dass diese umgesetzt werden und dann machen wir es auch richtig und dann haben wir auch positive Presse damit. Okay, und dann, danke erstmal. Ja, okay. Jetzt möchte ich für die Leute an den Geräten draußen sagen, dass wir zum ersten Mal seit längerer Zeit wie über 100 Leute hier sind. Thorsten, du holst hier Leute rein. Super, ich möchte eine Frage aus dem Chat bringen. Moment, erstmal warten, bis hier wieder Ruhe im Hintergrund ist. Und zwar musst du mal in einem D-Radio-Interview gesagt haben, wenn wir jetzt keine 5% bekommen, dann ist das halt so. Ich weiß, was das bedeutet, weil wir haben schon mal eine geraucht da draußen und das ist ja narrativ von dir. Vielleicht erzählst du das nochmal so für alle, dass wir diese Aussage richtig verstehen. Also 5% zu bekommen ist... schönes Ziel. Wenn wir gute Politik machen, wird das auch alles passieren. Ich denke nur, wenn wir uns als Ziel setzen, 5% zu bekommen, dann werden wir keine 5% bekommen, weil 5% ist keine politische Aussage. Wir müssen gut politisch arbeiten, dann passiert alles andere von ganz alleine. Und wenn wir das mit Spaß machen, wenn wir das mit der Kreativität machen, die wir haben, wenn wir das mit der Energie machen, die wir auch haben und mit den Leuten, die wir sind, wenn wir damit auf die Straße gehen und nicht spielen, sondern so sind, wie wir sind, dann passiert alles ganz, ganz von alleine. Sobald wir anfangen uns zu verkrampfen und wollen irgendwas haben, dann kriegen wir es nicht. Das ist ganz, Konfuzius hat gesagt, tralala. Verstehst du? Ja, und wenn das jetzt gerade beim nächsten Mal nicht klappt, ist ja die Welt nicht verloren, ne? Da gibt's ja ein übernächstes Mal. Genau, genau so ist das. So, wen haben wir denn als Nächsten? Der Christoph hat sich nochmal gemeldet, aber wir haben ja noch Leute im Raum stehen. Wie wär's denn mit dem Harald jetzt erstmal? Ja, ich wollte jetzt nur nochmal kurze Nachfrage stellen, da du ja aus Frankfurt kommst und eben auch selber das Frankfurter Kollegium angesprochen hast, was ja in Frankfurt gegründet worden ist, ob du damals eine Einladung dazu bekommen hast oder ob das sozusagen ein Klüngel war, der sich nach Frankfurt begeben hat, ohne die Frankfurter zu informieren sozusagen. Ja, das hatte eigentlich mit Frankfurt überhaupt nichts zu tun. Frankfurt ist eigentlich so quasi so ein Symbol wahrscheinlich für die gewesen, weil sich hier die erste Republik ausgerufen hat. Das ist der Hintergrund gewesen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber das hat hier mit den Frankfurter, auch mit dem Kreisverband überhaupt nie was zu tun gehabt. Das war auch nie, also initiiert haben, das meines Erachtens nach, soweit ich weiß, ein paar Leute aus Bayern. Dass die hier nach Frankfurt gekommen ist, war eine große Symbolgeschichte. Frankfurt halt. Paulskirche. Ausrufung der Republik. Okay, danke. Bitte. Wir können auch gern nochmal einen Mumble zum Thema Frankfurter Kollegium machen. Robert. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Robert jetzt, bitte. Mir fällt auf, die Außendarstellung von dir fällt dir relativ leicht. Heute war RTL, das ging recht locker so über die Bühne. Hast du da gar kein Lampenfieber? Ist das wirklich ein Spaß für dich? Geht das gut über die Bühne für dich? Und Nachfrage für diese Woche, welche Termine hast du da noch so? Steht da so noch andere Fernsehsendungen oder was ist da geplant? Also Lampenfieber, ich hatte das jetzt schon gesagt, also ich fand meine Rede zum Beispiel zur Aufstellung fand ich Grottkick. Also sorry, ich hatte mich auf 10 Minuten Rede vorbereitet, musste da 3 Minuten irgendwie abkürzen. Wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, dann wird es meistens scheiße. Und wenn ich es irgendwie eigentlich aus dem Bauch heraus mache, wird es meistens gut. Das ist halt eben so ein bisschen ein Ding von mir. Muss ich halt lernen, muss ich halt eben auch versuchen mit umzugehen. Mit Journalisten mache ich ja auch viel. Ich bin ja auch Pressereferent seit 2006 mache ich Pressearbeit. Von daher fällt mir die Arbeit mit Journalisten wesentlich einfacher, als mich vor 1000 Leuten hinzustellen und dort eine geplante Rede zu halten. Eine Rede, die ich so aus dem Bauch heraus mache, das geht wesentlich einfacher. Vor allen Dingen, wenn kein Druck da ist. Der Druck ist dann ja immer, wie gesagt, bei einer Wahl, da stellt man sich ja hin und will etwas von den anderen. Diese Woche habe ich noch Termine. Morgen ist ein Termin, Presseinterview via Telefon und ansonsten habe ich jetzt einfach unheimlich viele Termine mit der ganze Geschäftsbereich muss natürlich jetzt übergeben werden. Wir müssen uns konstituieren und es muss alles relativ schnell begehen, weil wir haben in 4 Wochen schon wieder Bochum vor der Nase. Wir haben jetzt unheimlich viel zu tun im Bundesvorstand. Beauftragung überprüfen. Ich brauche ein Team letztendlich und bin jetzt auch dabei, Leute anzurufen, mir ein Team zusammenzustellen. Das ist alles furchtbar viel Arbeit und viel Telefoniererei und wir müssen uns als Bundesvorstand natürlich jetzt auch irgendwie mal zusammensetzen, brauchen auch jetzt vielleicht mal ein Wochenende für uns, wo wir uns kennenlernen und wo wir uns auch zusammentun und sagen, was wir jetzt wollen. Das fände ich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Da sind wir uns aber auch, glaube ich, im Bundesvorstand jetzt einig gewesen, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Also das ist das, was ich jetzt diese Woche alles noch habe. Strebt ihr das mit dem Wochenende noch vor Weihnachten an? Das wird wahrscheinlich nichts werden, weil meine Termine bis Weihnachten quasi alle voll sind. Also deswegen, und danach ist auch schon wieder der 30C3, das ist ja Hamburg. Silvester will ich natürlich gerne was mit meiner Familie machen. Ich würde sagen Anfang Januar. Ich hoffe, dass es noch vor Bochum stattfindet, aber das ist auch als... Ich weiß es nicht. Also ich kann das nicht sagen. Wir versuchen es. Wir brechen es wirklich. Ich kann es nicht sagen. Toi, toi, toi. Der Pan ist dran. Oder das Pan. Oder die Pan. Der Panaschieren, um es auszusprechen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, also wir haben ja jetzt einen ganz tollen neuen Bundesvorstand. Und gleichzeitig hat die SPD ja so eine Mitgliederbefragung, die ziemlich unterschiedlich ausfallen kann. Und da ist ja abzusehen, dass, wenn die irgendwann mal zu Ende ist, bei der SPD ganz viele Leute austreten werden und von denen ein Teil in andere Parteien eintreten wird und natürlich auch in unsere. Hast du da schon so einen Plan für die nähere Zukunft, das mal im Bundesvorstand so anzudenken, was da passieren kann? Nee, hab ich noch nicht. Was soll da passieren, dass uns, dass wir neue Mitgliederschwämme haben? Ich glaube, das haben wir ja schon, das können wir, glaube ich. Dass neue Mitglieder zu uns kommen haben, das können wir. Was wir nicht können, ist so gut Einzugsermächtigen, den Leuten unter die Nase halten. Das können wir noch nicht so gut. Aber ansonsten, da habe ich keine Angst vor. Das wird schon gehen, glaube ich. Sonst ist es auch mehr Aufgabe der Landesverbände, weil die Mitglieder, die gehen ja nicht direkt an den Bundesvorstand, sondern die gehen ja eigentlich an die Landesverbände. Und ja, da hoffe ich, dass das alles so halbwegs organisiert ist. Hoffe ich. Oh, wir und SPD-Mitglieder. Ja, warum nicht? Ach, meinst du wirklich? Das sind Leute, die erwarten richtig Struktur und so, und das ist eine ganz andere Form von Partei. Ja, aber die Leute, die zu uns kommen, die sind, da glaube ich schon, dass die auch mal was anderes wollen. Und ich glaube auch, dass die, ja, weiß man nicht, wenn man offen ist, vielleicht bringen die auch was Gutes rein, vielleicht, man weiß es nicht. Also, okay. Ich sehe hier in den Kommentaren schon was zum Thema Budgetplan. Leute, bitte, bitte befragt den Thorsten heute nicht zum Budgetplan, ja? So, nächster wäre dann der Klausch. Es sei denn, es geht um Budgetplan. Nichts zu hören, du blinkst nur rot, Klausch. Okay, bis der Klausch sein Mikrofon unter Kontrolle gebracht hat, kann der Cola. Ahoi erstmal und auch Glückwunsch. Ja, aber ich lasse Cola. Ja. Paul, du hast schon eine Frage gestellt, deswegen lassen wir jetzt bitte erstmal den Cola. Falls mein Gedanke richtig ist, vielleicht kannst du ihn in der Arbeit benutzen. Ich glaube, wir haben uns beim alten Bundesvorstand als Parteitag nicht bedankt. Vielleicht können wir das irgendwie nachholen. Ich weiß nicht wie, vielleicht hat ein Pirat irgendeine Idee. Falls ich da nicht mitbekommen habe oder so. Und wenn es ein virtueller Blumenstrauß durch die AG-Gestaltung oder irgend sowas ist, vielleicht fällt jemandem noch was ein. Es sei denn, ich liege falsch. Ich bin mir nicht sicher, weil ich ja viel unterwegs war und nicht alles mitbekommen habe und noch nicht alles nachforschen konnte. Cooler, da gebe ich dir absolut recht. Ich hatte das jetzt auch schon mal auf meiner Abschlussrede nochmal wirklich sehr, sehr beklagt. Leute, die sich für uns anderthalb Jahre den Arsch aufgerissen haben, einfach so von der Bühne zu schicken, ja, danke, tschüss, das ist nicht anständig, das ist nicht korrekt. Und ich hätte mir echt sehr gewünscht, dass da etwas vorbereitet gewesen wäre. Ich habe diese Veranstaltung ja nicht geplant, ich habe sie auch nicht durchgeführt und habe mich natürlich da auch ein bisschen auf mich selbst konzentriert. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Veranstaltungsleitung grundsätzlich so etwas mit einplant und da vielleicht auch irgendwie etwas macht, so ein kleines Präsentchen oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, was man da machen kann. Ihnen vielleicht ein gutes Buch schenken oder was auch immer die Leute sich wünschen. Da würde ich gerne noch, ich werde Bernd ja auch demnächst nochmal telefonisch kontaktieren müssen auch, wegen der Übergabe. Und da will ich natürlich auch mal fragen, was er sich denn so wünscht. Vielleicht können wir dann ja was machen. Also ich denke mal, da können wir versöhnliche Signale, habe ich ja schon gesendet an den Bufo, und ich glaube, da kriegen wir nichts. Also, da hast du mir gerade eine Idee gegeben. Unsere AG-Drohne soll Ihnen doch ein Buch rüberschicken virtuell. Ja, da dürfen Sie sich auch gerne mal was wünschen. Also ich bin da auch gerne bereit, mal irgendwo auch springen zu lassen. Ich habe es leider in der Orga-Planung nicht mitbekommen, sonst hätte ich da auch die Frage gestellt. Jemand anders hat es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt waren und nun ist es durch den Parteitag zu spät, aber ihr hättet die Chance, da irgendetwas wieder rauszureißen, ist mein Gedanke. Ja, ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen und ich habe ja auch, wie gesagt, noch persönliche Worte geschickt. Das müssen wir mal anders machen und ich möchte nicht, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Jahr gute Arbeit gemacht und gehe dann von dannen, dann möchte ich auch nicht von der Bühne geschickt werden. Ja, hier, danke Thorsten, tschüss. Das ist scheiße. Da fühlt man sich richtig leer und verbraucht. Das ist nicht gut. Deswegen fände ich es gut, dass wir unsere Leute auch nicht so wegschicken, weil das sind ja gute Leute und die kommen ja vielleicht auch irgendwie mal wieder. Und wir wollen ja alle halt. Deswegen müssen wir da auch was machen, an unserer Kultur ein bisschen arbeiten. Es geht aber. Ist auf dem Schirm. Das ist schön, dass dieser Wunsch auch noch kommt. Vielleicht können wir ja wenigstens mal im Wiki eine kleine Proklamation machen in der Zwischenzeit, anstatt nur über Twitter. Ne? Klaus, du kannst jetzt. Ja, hört ihr mich jetzt? Ja. Oh, danke, dann einen schönen guten Abend. Ich habe zwar zweimal Einträge, vielleicht aber zwei Fragen. Thorsten, zum einen habe ich in einem Interview gelesen, dass du telefonisch gegeben hast, dass eben hier jetzt weniger Leute für die Piraten öffentlich sprechen sollen. Da die Frage ist dir der Inhalt dieses X08, den wir mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben, zu der Themenbeauftragte bekannt. Und wie stehst du da dazu? Wie passt das für dich zusammen? Ich muss sagen, dass ich leider von der Bühne gezerrt worden bin, als ich gewählt worden bin. Und, ich habe da leider nicht mitbekommen, was wir alles verabschiedet haben. Ich habe auch den ganzen Parteitag noch nicht richtig aufgearbeitet, weil ich, seit ich aus Bremen bin, erst quasi mental jedenfalls eine Viertelstunde hier. Nur mal so zur Info. Aber klär mich doch mal ganz kurz auf, bitte. Also ich hatte dich das auch bereits in deinem Grille gefragt, dieser 8X08 war eben der zu der Themenbeauftragte, dass die wieder durch den neue Bufo eingesetzt werden solle und natürlich dementsprechend ihrer eigentlichen Idee agieren sollte. Und es wäre natürlich mehrere, das würde dieser Aussage im Interview widersprechen. Du hattest damals im Grille hattest du geantwortet, dass du dich natürlich für diese Themenbeauftragte aussprechen würdest. Und da passt natürlich auch wieder ein bisschen das Interview nicht dazu. Also Themenbeauftragte brauchen wir natürlich auch. Dass wir aus einem Munde sprechen, das heißt ja auch, dass wir fixe Leute, dass wir fixe Ansprechpartner für fixe Themen haben. Das Ding war, das war ja der Fehler, den wir meines Erachtens nach mit der Öffentlichkeit in der Vergangenheit gemacht. Es gab ein Thema und da haben sich 3, 4, 5 oder 10 Leute zugemeldet und von 10 Leuten kommen unterschiedliche Aussagen. Das ist dann nichts, worauf sich die Presse stützen kann. Wenn wir aber einen Themenbeauftragten haben, dann sagen wir so, das, was der Themenbeauftragte dort sagt, ist das, was wir jetzt letztendlich dazu verkündigen. Weißt du, das ist dann konsistent. Was nicht konsistent ist, wenn 10 Leute zum gleichen Thema unterschiedliche Meinungen haben. Themenbeauftragten sind extrem wichtig für unser Fortkommen, weil nicht jeder alles kann. Deswegen befürworte ich diese Themenbeauftragten zutiefst. Und das möchten wir, das sollte ich natürlich auch haben. Wir haben ja zum Beispiel Katascha und viele, viele andere Leute, die jetzt auch den Bruno beispielsweise für Urheberrecht. Das sind die Leute, die da Ahnung von haben. Die können uns kompetent und gut nach außen vertreten. Das will ich unbedingt, dass es so weitergeht. Also das ist eine ganz klare Aussage und das ist auch nicht, das steht auch in keinem Widerspruch dazu, dass ich sage, wenn wir jetzt als Bundesvorstand nach außen treten und beispielsweise eine Reaktion auf ein tagespolitisches Geschehen machen, dass ich dann mir wünsche, dass das letztendlich eine einheitliche Aussage ist. Verstehst du? Ja, danke. Eigentlich das wohl, ich danke dir, weil die Aussage, die relativierte setzt und weil das nicht ganz für mich zusammenpasst hat. Aber so wird der Ding raus. Danke. Die zweite Frage ist, ihr seid am Schluss als Bundesvorstand der Obergestanden und habt eigentlich auch programmiert und auch gesagt, ihr wollt ein thematischen, programmatischer Bundesvorstand sein. Ne? Wie siehst du zum einen denn, die zusätzliche Wahl als zweite stellvertretende Gensex und dass das Verhältnis jetzt bei euch im Bufo im Grunde genommen 3 programmatische Bundesvorstände zu 4 Verwaltungsbundesvorstände sind? Und vor allen Dingen, wie empfindest du gerade, dass es verhindert wurde, dass noch ein stellvertretender politischer Geschäftsführer gewählt wurde? Also ich habe zu diesem stellvertretenden politischen Geschäftsführer noch richtig keine wirkliche Meinung gebildet, weil dazu müsste ich mir vielleicht auch nochmal das Video angucken, wie die Stimmung im Wahl war und wer hat sich denn da aufgestellt, und das spielt ja auch alles immer mit einer Rolle, weil einfach nur um des Amtes Willens muss ja auch richtig besetzt sein, das ist ja auch wichtig. Das andere ist, wir hatten gesagt, wir sind ein politischer Vorstand. Wir sind ein politischer Vorstand. Das ist die Aussage. Wir sind ein politischer Vorstand. Also eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Wir sollten nicht den Fehler tun, dass wir jetzt irgendwie den Mund halten, uns verwalten und dann lassen wir mal gucken, wie die Piratenpartei sich denn jetzt so selbst zerfleischt. Nein, wir möchten wirken nach außen. Und nach außen und nach innen. Und das bedeutet für mich, ein politischer Vorstand zu sein. Wir tragen unsere Themen aktiv und auch progressiv meinetwegen, vielleicht auch mit Spaß, nach außen, an die Öffentlichkeit. Das ist es, was wir tun. Das heißt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die nur reagieren, sondern wir werden auch aktiv in das politische Geschehen mit eingreifen und wir werden auch unsere Themen nach außen tragen. Dafür hatte ich auch schon geworben, dass es so eine Art Kampagnenteam irgendwann mal geben wird. Alles, was bei uns im Prinzip Aktionen machen kann, von Öffentlichkeitsarbeit über Grafikdesign bis zu T-Shirt-Macher, bis Leuten, die irgendetwas organisieren können oder sich auch mit gut vernetzen können, die werden dann alle zusammen hoffentlich arbeiten und Kampagnen erarbeiten, wo wir zum Beispiel richtig dieses Thema Videoüberwachung angehen, wo wir dort vielleicht auch bunte Aktionen machen und solche Sachen machen, wo wir unsere Themen, die Themen, die uns zu eigen sind, das kann auch das Thema BGE sein im Übrigen, wo wir das wirklich nach außen tragen. Das kann sein, dass wir Informationsveranstaltungen machen, das kann sein, dass wir andere Sachen machen. Nur das ist auch vom Grundgesetz her unsere politische Aufgabe, das zu tun. Ich wollte das nur mal sagen. Wir sollen solche politischen Prozesse in diese Demokratie hineintragen. Und das ist die Aufgabe einer Partei. Und dafür denke ich, dass so ein Kampagnenteam ganz gut geeignet ist, das zu tun. Nur ganz kurz als Zwischenbemerkung zu deinem Wort, da du dich beschäftigt hast, bei der Vorstellung dieser Kandidaten, das wäre am Schluss drei gewesen, den stellvertretenden politischen Geschäftsführer war einer dabei, wo die Halle sogar extrem Applaus gegeben hat, als seine Kandidatur bekannt war. Und das also nur so viel dazu, und dass es scheinbar gewünscht war, dass es so jemand gibt. Ja, danke schön. Also wusste ich jetzt nicht. Also ich guck's mir halt nochmal an. Dann könnte ich meine Meinung da wirklich auch selbst überbilden. Der politische Geschäftsführer hat sich zu Wort gemeldet und möchte gerne direkt Stellung nehmen zu irgendwas. Kommst du hoch, Björn? Herr Phobos zum Mikrofon. Herr Phobos, bitte. Nee, dann habe ich das... Ist er da? Nee, ist er nicht da. Dann warten wir mal, vielleicht springt er ja noch zwischendurch rein. Paul. Nee, also da lade ich jetzt eine Frau vor und das ist Sammy. Ja, also wenn ich jetzt eben auch jemand anders vorgelassen habe, dann Sammy, bitte. Ich bedanke mich ganz herzlich und empfinde das überhaupt nicht als sexistisch. So. Thorsten, ich wollte dir sagen, keine Frage, kein Grill, nichts dergleichen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nach meinen Kräften mit meinem Netzwerk versuchen werde, etwas zu verhindern, was beim letzten Mal passiert ist, dass ein Bundesvorstand eigentlich mehr oder weniger direkt nach der Wahl schon zerlegt wird. Ich werde mich sehr bemühen, dass Unterstützung für euch bleibt und Solidarität und Fairness vor allen Dingen bleibt. Hab dazu dann aber nach wie vor noch immer dieselbe Bitte. Setzt euch so bald wie möglich zusammen in quasi in Klausur und am besten mit einem professionellen guten Mediator. Danke, das ist auch übrigens eine Idee, die ich jetzt auch schon vorgeschlagen habe. Da müssten wir halt eben nochmal Einigkeit finden. Wir haben schon viel miteinander telefoniert, Teile jetzt vom Bundesvorstand. Es ist jetzt aber auch gerade so, dass wir auch sehr viele arbeiten müssen und nicht immer den ganzen Tag über Zeit haben. Ja, ich bin dran. Das ist auch mein Wunsch. Nächster, Dankeschön. Thomas, Herr Entropie. Ja, hallo. Ich hatte eine Frage zu den kommenden Wahlen. Der Bundesvorstand setzt ja auch Akzente und Schwerpunkte. Und die Partei hat bekanntermaßen begrenzte finanzielle Ressourcen und auch begrenzte Manpower. Stehen jetzt zumindest Europawahl und Kommunalwahlen an. Und es ist sogar möglich, dass es Neuwahlen gibt. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, wenn keine große Koalition zustande kommt. Wie würdest du Akzente setzen, wenn eine dieser verschiedenen Konstellationen zustande kommen? Und zum Beispiel auch, wenn es so ist, dass diese 3%-Hürde bestehen bleibt und die Umfragewerte weiterhin bei ungefähr 2% bleiben. Würdest du dann zum Beispiel umschwenken und sagen, lasst uns voll auf die Kommunalwahl konzentrieren und dort was reißen? Oder würdest du sagen, nein, EU-Wahl ist wichtiger und wir müssen alle Kräfte geben, auch wenn die Chancen recht schlecht sind? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort, wo Leute kandidieren, auch sehr viel Motivation vorhanden ist. Das heißt, die Kommunalwahlen, die werden auch Helferpotenzial sozusagen freisetzen. Weil es sind sehr viele Leute, die natürlich auch in die Kommunalparlamente gehen werden. Und selbst mit 2% schicken wir auch immer noch in den ein oder anderen Kommunalparlamente Leute hinein. Dass das jetzt beides zusammen ist, Europawahl und Kommunalwahl, ist von daher natürlich sehr günstig. Es ist eine günstige Sache, weil wir haben Aussichten, sowohl in der Europa- als auch in den Kommunalwahlen gewählt zu werden. Dass Bayern jetzt etwas früher dran ist, ist richtig schade, weil, wie gesagt, die geballten Kräfte, die bringen natürlich auch vielleicht mehr Motivation auf die Straße. Und in Bayern gibt es auch nochmal solche ganz speziellen Spezialregeln mit Unterschrift und hast du nicht gesehen. Das sind auch ganz komplizierte Dinge, wo man auch sagen muss, dass die Bayerns da echt schwer haben. Aber der 25. Mai wird schon echt wirkliches Hammerding für uns alle. Und was für Akzente werde ich da setzen wollen? Ich werde natürlich, da ich auch selbst aus der Kommunalpolitik komme und ich arbeite ja auch da drin, der Martin Klim und der Herbert Förster haben mir auch schon angeboten, jetzt hier aus Frankfurt, es gibt aber noch viel mehr Kommunalpolitiker hier, durch die Lande zu fahren und den Leuten vielleicht auch ein bisschen zu erzählen von dem, was sie machen und wie sie es machen. Das ist das eine. Die anderen Sachen sind natürlich, dass ich da, wo ich angefragt werde, auch gerne hinkomme, um vielleicht irgendwelche Ad-hoc-Reden zu halten oder vielleicht auch mal ein bisschen zu motivieren oder was auch immer die Leute von mir erwarten, ich werde es tun. Das sind die Sachen. Die anderen Sachen wären, dass wir wirklich auch im Rahmen dieses Kampagnenteams, was ich ja unheimlich schnell haben will, dass wir da natürlich dann auch aktiv werden müssen. Und das würde natürlich dann auch unseren Europalistenkandidaten, unseren aussichtsreichen Europalistenkandidaten zur Verfügung stehen, um für die Kampagnen zu erarbeiten, dass sie das, was sie wollen, was wir an Europaplänen haben, dass sie das auch eben in die Öffentlichkeit hineinbringen. Und ich denke, dass da ein ganz großes Thema natürlich immer die Legitimation des Europaparlaments eine ganz, ganz große, fundamentale Rolle spielen wird. Und das den Leuten beizubringen, das wäre eine ganz tolle Geschichte. Ich möchte aber auch nicht den Ideen der Listenkandidaten vorweg nehmen. Also wie gesagt, da sind wir auch auf deren Kreativität und auch auf deren Persönlichkeit angewiesen, dass das alles mit in den Wahlkampf einfließt. Wenn wir eine charismatische Figur haben, die dort gewählt wird, dann wird das mit Sicherheit auch ein zentraler Punkt sein, den wir unbedingt damit einarbeiten müssen. Wir können nicht eine charismatische Figur einfach kaputt machen mit irgendeinem Programm, was nicht mit dieser Figur abgestimmt ist. Das sind jetzt so Grundzüge. Genau müsste man sich das natürlich noch mit den Leuten ausdenken, die dann auch diesen Wahlkampf auch noch organisieren. Mehr kann ich dazu jetzt auch mir gerade nicht aus dem Kopf drücken. Also das ist alles noch in den Sternen, ja. Also belebst du die SG-Kampagne erstmal wieder. Das ist toll. Das ist toll und ich hoffe echt, da gibt's ja eine ganze Infrastruktur. Es gibt eine SG zu dem Thema, es gibt einen Verteiler und so. Toll. Ja. Nächster. Entschuldige, bitte? Ich bin fertig. Dann wäre der Sonnenschein. Richard, hau rein. Also erstmal Gratulation zur Wahl. Jetzt möchte ich auch noch eine kleine Zwischenfrage stellen. Vorher ging es doch hier ums Thema SMV. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Bist du einer derjenigen, die befürwortet, den BEO, den wir ja eigentlich haben, erstmal auszuprobieren? Oder bist du auch einer derjenigen, die jetzt sagen, nee, das ist nichts, wir brauchen eine SMV? Das habe ich vorher jetzt nicht ganz so ganz verstanden, was da genau deine Richtung ist. Wenn du es vielleicht nochmal erläutern würdest, bitte. Also ich bin, wir brauchen eine Möglichkeit, dass wir für wichtige Entscheidungen, die wir, also grundsätzliche Entscheidungen, dass wir da ad hoc die Mitglieder befragen können und die Mitglieder eine Entscheidung treffen können über eine Richtungsentscheidung beispielsweise. Ich glaube, da sind wir uns auch alle innerhalb der Piratenpartei einig, dass wir so etwas brauchen. Was jetzt die verschiedenen Anträge zur SMV angeht, da kann ich dir gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich die alle nicht auswendig kenne und ich mich da auch gar nicht so tief mit auseinandergesetzt habe. Ich finde es nur sehr wichtig, dass wir uns mit den, auch mit den Kritikern auseinandersetzen, weil sie haben dort, so wie ich das wahrgenommen habe, und ich bin auch ein Datenschützer, durchaus Bedenken angemeldet, weil das Problem bei diesen Sachen ist, wenn wir Abstimmungen über einen Computer bzw. über eine Infrastruktur machen, die vom Internet geprägt ist, dann brauchen wir Sicherheit. Wenn wir jetzt wirklich Fragen behandeln, wo vielleicht auch Lobbygruppen Interessen haben, dass wir uns so oder so entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dann muss das, was wir entscheiden, hundertprozentig sicher sein. Es darf absolut nicht manipulierbar sein. Und wir waren diejenigen, die mit gegen die Wahlcomputer gestimmt haben. Und da gibt es durchaus berechtigte Leute, die sagen so, das muss datenschutzrechtlich hundertprozentig sicher sein. Und es darf uns auch da gar nicht um die Ohren fliegen. Also von daher gibt es Leute, die durchaus berechtigte Bedenken haben, die wir nicht einfach so wegfegen sollen. Darauf zu hören, ist eine gute und eine weise Entscheidung, das zu tun. Nochmal, wir brauchen einen Basisentscheid. Das steht außer Zweifel. Wie diese Ausrichtung sein wird, das kann ich dir nicht sagen. Das sind technische Fragen, die da gelöst werden müssen. Ja. Und welchen Satzungsantrag diesbezüglich mein allerliebster ist, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich es nicht auswendig kenne. Sorry, da ging es doch eigentlich gerade gar nicht drum. Ich hatte eigentlich meine Frage bezogen. Ich finde darauf hin, was du jetzt zum Thema BEO, was wir eigentlich schon beschlossen haben, ja, was du da dazu meinst, ob man das erstmal ausprobieren sollte oder so, oder weil es gibt ja auch schon wieder Leute, die einen neuen SMV-Antrag einbringen wollen. Darauf wollte ich eigentlich raus. Entschuldigung, Konzentrationsschwäche. Also ich glaube, wenn wir so ein Tool haben, dann müssen wir das auch ausprobieren, dann brauchen wir dort dann müssen wir auch Beta testen. Das ist einfach so eine im Lebenszyklus von einer Software ist das einfach gang und gäbe. Das heißt, wir können keine Software in Betrieb nehmen, die nicht vorher auch getestet wurde. Das ist auch ein informationstechnischer Fakt. So ist das einfach. Das ist bei jeder Software so. Das ist meine Antwort. Okay, Richard. Ja, okay. Sorry. Weiter. Ja, löcher den Thorsten nicht zum BEO. Da müssen wir mal eine extra Veranstaltung wieder zu machen, wo wir auch uns den Thomas dann aufs Podium holen, weil da ist ja schon eine ganz große Menge von Dingen passiert, die an den meisten jetzt auch vorbeigegangen sind. Okay. Ich rufe nochmal den Phobos. Herr Phobos ans Mikrofon, bitte. Herr Phobos, bitte. Irgendwas Böses habe ich jetzt getan. Dann Paul. Okay, jetzt aber. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen intensiver zugehört und ich finde das bislang sehr sympathisch, wie du die Antworten gibst. Also bis jetzt finde ich da nicht so große Kritikpunkte. Aber du hast ja gerade selber gesagt, der Bufo ist ein politischer Bufo auch. Ja, und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, wo es auch den meisten Applaus gab, war die Rede von Norbert Hense. Das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Ich meine, unsere Reden waren da weitaus weniger mit Beifall besehen. Und da ist jetzt meine Frage, ich habe ihn da drauf angesprochen im Nachhinein, wie würdest du dich politisch sehen? Er ist ja Jungpirat und so weiter. Und er sagte, sozialliberal. Ganz klare Antwort. Und da ist meine Frage, wo siehst du die Priorität? Oder was würdest du bevorzugen? Mehr die soziale Seite oder mehr die liberale Seite? Also ich möchte da auch nach außen hin, wenn ich jetzt die Piratenpartei möchte ich nicht verortet wissen. So ist es. Das würde uns unheimlich viel schaden. Weil also du hast keine Abstufung. Kann ich das jetzt entnehmen, dass du sagst, nee, also die soziale Seite steht nicht über die liberale Seite oder liberal steht über die soziale Ebene. Nein, es ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung, dass ich so eine Antwort, auch wenn alle Journalisten immer wieder nach Freien und uns irgendeine Ecke drängen wollen, ich würde für uns auch gerne mal sagen, dass wir uns nie in so eine Ecke drängen lassen wollen. Die Grünen haben es geschafft, bisher sich nicht in irgendeine Ecke drängen zu lassen. Und wir sollten das auch nicht tun, weil es uns unheimlich viele Freiheit nehmen würde. Ich denke, wenn wir nach außen hin ein Gesellschaftsbild transportieren, dann ist das, um Menschen von uns zu überzeugen, ausreichend. Da bin ich fest von überzeugt. Die Leute, die wirklich nur in solchen Schwarz-Weiß-Kategorien denken und das brauchen, damit sie überhaupt ihre Schubladen auf- und zumachen können, die sprechen wir vielleicht auch gar nicht an. Darauf sollten wir uns auch gar nicht konzentrieren. Wir sollten uns eher auf uns selbst konzentrieren und sagen, was für eine Botschaft haben wir. Und wir haben eine Botschaft, hinter der ein Menschenbild, hinter der ein Gesellschaftsbild steckt. Und dieses Gesellschaftsbild, wenn wir das transportieren, dann erübrigen sich auch solche Fragen, ob wir jetzt nun sozial, liberal oder sonst was sind. Verstehst du? Also du kannst auch mit dem sozialen Gerechtigkeitskorridor auch so jetzt nichts anfangen, wo man dann auch sagt, okay, die Reichen sollten da irgendwo mehr Geld abgeben, um das BGE zum Beispiel finanzieren, dass du sagst, naja, das kann man auch anders handhaben. Ich will es ganz bewusst vermeiden, das so nach außen zu transportieren. Also du würdest die Basis dann fragen, um dann zu sagen, okay, wie seht ihr das? Sollen wir mehr soziale Akzente setzen oder mehr liberale Akzente? Das kann man ja per Meinungsabstimmung, BEO und so weiter dementsprechend herausbekommen, um dann eben halt den Kurs, da würdest du dann drauf hören auf die Basis, auf deren Entscheid, und dann würdest du diesen Kurs dann auch vertreten. Sehe ich das richtig? Nein, das siehst du falsch. Du stellst ja schon wieder solche Fragen, die mir letztendlich irgendwas in den Mund legen, was ich gar nicht gesagt habe. Also es ist schon ein bisschen langweilig. Das war ja eine Frage. Ich habe ja nicht dir in den Mund gelegt. Ja, du hast deine Frage schon sehr, sehr krass so formuliert, dass ich im Prinzip nur noch eine Antwort geben kann. Aber ich bin ja eben halt auch Programmierer, ja. Ja, danke. Ich würde es halt eben gerne so sagen, wenn wir uns irgendwann mal in so ein Links-Rechts-Schema einsortieren, dann kommen wir da auch nicht mehr raus. Dann sind wir für alle Zeit dort gefangen. Und das möchte ich einfach vermeiden. Es gibt Parteien, die haben es geschafft, ihr Leben lang ohne dieses Links-Rechts-Schema nicht. Da gebe ich jetzt wirklich als Beispiel mal die Grünen an. Die haben es geschafft, die sind heute noch nicht links und rechts verordnet. Und das braucht auch keiner mehr. Weil sie scheinbar irgendwie die Superkraft haben, dass sie auch keiner mehr danach fragt. Welche Journalisten sie da alle für bestechen mussten, weiß ich nicht. Aber ich sehe es jetzt, ich habe es auch der Süddeutschen so gesagt, so, und ich will nicht ihre ganzen Kolumnen Mitarbeiter irgendwie arbeitslos machen, deswegen werde ich uns nicht in irgend so ein Schema reinpressen lassen. Das würde uns auch nicht gut tun, wenn wir das tun, weil wir dann auch keine Freiheit, wir verlieren damit Freiheitsgrade. Und diese Freiheitsgraden, die sollten wir uns erhalten. Und ich fände es sehr gut, wenn wir tatsächlich dazu übergehen, statt uns dort oder dort einzuordnen, das sollen andere Leute machen. Das sollen wirklich andere Leute machen, aber nicht wir selbst. Wir sollten hergehen und ein Gesellschaftsbild transportieren. Das ist meine feste Überzeugung, davon würde ich gerne alle überzeugen. Und ich würde, also Marina hat das wunderschön in ihren Blogposts mal versucht rüberzubringen, dass wir nicht eine Themenpartei sind, sondern wir stehen für etwas Größeres, also wirklich für ein Gesellschaftsbild. Und das ist es. Damit kann man auch Leute begeistern. Wenn man davon Leuten erzählt, dann kann man dann auch irgendwie nach 5 Minuten das Funkeln in den Augen der Leute erkennen. Weil es zeugt von Hoffnung. Und das ist ja auch etwas. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Wissensgesellschaft. Und wenn wir diese Wissensgesellschaft beispielsweise nach vorne tragen, dann sind wir vielleicht irgendwann mal in der Lage, unser eigenes Schicksal wirklich so weit selbst zu bestimmen, dass wir uns entscheiden, sind wir glückliche Menschen, sind wir funktionierende Menschen. Das alles liegt in unseren Händen. Und wer, Verena? Verena Netten zufällig, sorry. Was? Wer hat das skizziert, das Bild? Verena Netten, oder? Nee, Marina Weißband. Ach, Marina, habe ich ver... akustisch, ja. Sorry. Oh, Marina Weißband. Sie hat, also das habe ich von ihr geklaut, bin ich jetzt mal ganz offen, aber das ist wirklich nichtsdestotrotz ein schönes Bild, dass wir letztendlich uns darauf konzentrieren sollten, ein Gesellschaftsbild vielleicht zu transportieren. Es ist auch viel schöner, es macht auch viel mehr Spaß. Wenn man es mal gemacht hat, wie gesagt, man stellt sehr schnell fest, dass man mit den Leuten sehr schnell ins Gespräch kommt und sehr viel Positives damit transportieren kann. Statt sich wirklich um kleine Sachen zu diskutieren, sondern sagen so, wie wäre es denn, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo die Leute keine Angst hätten, weil sie Informationen haben, weil sie sich selbst von etwas überzeugen können und Wissen ist immer stärker als Glauben. So. Ja. Marina hat das, glaube ich, CC geschrieben. Ich denke, das dürfen wir annehmen. Ja. Berthold. Ja, hallo, Thorsten. Ich frage dich jetzt nicht zur Austeritätspolitik, sondern frag dich was ganz anderes. Wie man jetzt auch hier im Mumble feststellen hat können, wirst du, aber auch der gesamte Bundesvorstand, gerade so mit Fragen überhäuft. Was denkst du, wann ihr voll handlungsfähig seid und eingearbeitet seid? Meine Glaskugel ist da noch drüber, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wie gesagt, so schnell wie möglich. Ich hatte eben gerade schon gesagt, dass ich bin nächste Woche in Dresden, danach bin ich in Berlin und danach ist Weihnachten und danach ist Silvester. Und das ist jetzt alles, wie gesagt, wir sind dabei zu versuchen, Termine zu finden, wo wir alle können. Das ist halt nicht ganz einfach. Wir machen das jetzt so schnell wie möglich und das ist auf unserer aller Prioritätsliste, glaube ich, auch ganz weit oben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir versuchen so schnell wie möglich. Ich habe heute halt auch Telefonate geführt. Wir versuchen uns alle einzuarbeiten. Ich bin jetzt auch gerade dabei, mein Team zusammenzustellen. Das ist jetzt gerade mal Tag 1 meiner Amtszeit und ich konnte schon sehr, sehr tolle Leute gewinnen. Unter anderem den Incredible, der ja auch schon vorher die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, wird sich meinem Team anschließen und auch wieder Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen in dem Bereich gehen. Und das finde ich großartig. Also sorry, wir können da auch wirklich direkt weiterarbeiten und ich finde es sehr, sehr gut. Er macht das sozusagen in meinem Team. Ja. Und ich bin der Hoffnung, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit uns darüber einig werden, wann wir unsere konstituierende Sitzung haben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ich kann aber nicht versprechen, wann wir das machen werden. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass wir da alle auf die Tube drücken, aber ein Datum kann ich dir nicht. Ja, das wollte ich auch nicht. Das ist mir schon klar. Nee, das passt. Die Antwort ist gut. Danke. Stefan. Ja, Gratulation und schönen Abend, Thorsten. Ja, danke. Ich wollte mal auf die gesellschaftliche Vision. Da kommen das BGE streust ja immer mal mit ein. Ich habe jetzt noch nichts Genaues von dir gelesen zum BGE. Hast du da genauer einen Ansprechpartner dann in deinem Team schon was oder genauere Vorstellungen davon? Also zum Beispiel die Unterstühe oder so, also ein Limit, unter das das BGE eigentlich nicht gehen sollte, die Ausschüttung oder sowas in der Richtung? Nein, da habe ich noch keine Idee zu. Also die Ausprägung solcher Sachen sind auch überhaupt nicht meine Aufgabe, das ist nämlich Aufgabe von euch. Sorry. Die Aufgabe, das im Detail auszuklamüsern, wie wir das BGE beispielsweise irgendwann mal ausgestalten sollten, das sind wirklich das sind Sachen, die wir wirklich auf unseren Parteitagen machen müssen. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ja, auf extra Konferenzen dann, Eubicon oder so. Genau, das gibt ja jetzt auch schon diese Bestrebungen dieses europäischen BGEs und so weiter und so fort. Da müssen sich Leute zusammensetzen, die das im Detail machen. Da bin ich auch kein Spezialist. Ich würde sagen, ein Spezialgebiet von mir, wo ich auch fachlich vielleicht ganz gut drauf bin, ist wirklich Datenschutz. Und bei den anderen Themen darf ich mich, ich glaube, ich bin so ein bisschen Generalist. Ich kann alles so ein bisschen, aber wirklich gut bin ich nur im Datenschutz. Ansonsten kann ich die anderen Themenfelder mehr oder minder tief abdecken. Das ist aber auch natürlich, glaube ich. Kann ich noch kurz eine Nachfrage? Ja. So ja. Zum Briefen, kann man dich dann vielleicht auch mal einladen oder sowas, sag mal. Auf jeden Termin Fall. Bei dir und zu einer AG-Vorstellung und so. Auf jeden Fall. Sowas würde auch auf jeden Fall, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass ich relativ schnell die Spezialisten für diese Gebiete wirklich auch ansprechen kann, weil ich denke, wenn es mal dazu kommt, dass wir jetzt irgendwie eingeladen werden, auch auf öffentliche oder auf Fernseh-Talkshows oder sonst irgendwas, da möchte ich mir natürlich auch gut vorbereiten. Es wäre natürlich toll, wenn ich dann da auch Unterstützung erfahren würde, weil das Wissen findet natürlich besser statt, wenn ich einen Experten auch wirklich nachfragen kann. Ja, also wenn ich da wirklich Leute habe, die Ahnung davon haben. Ja, ich hoffe mal mit der Kommunikation, da kann man bestimmt, dass du da direkt oder deiner Sekretärin oder so dann was zukommen lässt, dass es dann klappt. Ja. Noch was kurz zum Bitcoin auch, wollte ich jetzt nicht abwirken, aber Bitcoin noch Frage. Ob du da antwortest, weil das mit dem BGE und so weiter, das lese ich weder im Chat noch im Pad, noch höre ich da irgendwas. Ich bin jetzt ein bisschen hier aus dem Film. Deine Antworten höre ich, aber die Fragen nicht. Hast du mich gemutet vielleicht, ja? Ah, das könnte daran hängen, dass du den Stefan gemutet hast. Ja, das ist durchaus möglich. Aber lass uns mal weitergehen in der Liste der Fragesteller. Thorsten, ich mache zart darauf aufmerksam, dass es irgendwie 10 Uhr ist und so und du wirst die ganze Zeit hier fast schon wieder gegrillt. Du sagst, wann es dir genug ist, ja? Ich finde es alles okay. Das ist super. Das ist super. Gib ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es für mich, ich empfinde es nicht als Grillen. Nein. Das sind Fragen, die sind gut und richtig. Und das sind auch Fragen, mit denen ich auch mich auch auseinandersetzen muss. Okay, hast du vielleicht gerade noch Bitcoin, dann bin ich weg. Kannst du damit was anfangen? Oder glaubst du, man kann mit dem Bitcoin auch als gesellschaftlich jetzt noch was anfangen, das seinen Sinn hat? Oder was siehst du so im Bitcoin? Also ich sehe im Bitcoin so ein bisschen, ich weiß noch nicht, ob ich eine Alternativwährung dazu sagen sollte, weil es auch sehr viel gemacht ist, wird ja auch schon gehandelt. Und das ist aber die Frage wieder, wer irgendeine Währung handelt, der fängt auch schon wieder an, diese Währung zu manipulieren. Ich finde diese, die hier in der Familie, wir handeln hier gerne mit solchen Tauschgnomenpunkten, um es mal so zu sagen. Das ist eine ganz andere Währung, das ist so ein Internetdienst, da kostet nichts, da tauscht man einfach und bekommt solche Gnomenpunkte. Das sind so freie Währungen, die ich viel sympathischer finde als solche gemachten Währungen. Aber Bitcoin ist interessant. Muss ich mich vielleicht auch ein bisschen aufschlauen, Leuten, die ein bisschen mehr von solchen gemachten Währungen Ahnung haben. Aber es gab da mal einen Vortrag, das ist schon etwas länger her, den ich gehört habe von einem Wirtschaftsfachmann, der hatte für solche Alternativwährungen sehr viel übrig und war da Feuer und Flamme dafür, dass man doch in kleineren Gruppen oder Zusammenhängen, also auf kommunaler Ebene, sich doch durchaus, dass es ganz viele Vorteile hat, wenn man sich eigene Währungen schafft. Der war da ganz Feuer und Flamme. Aber nochmal, ich bin da kein Experte, kann ich dir nichts sagen. Ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber Währungen, die börsentechnisch manipulierbar sind. Das finde ich gut, gesunde Skepsis. Dankeschön. Ja. Schluss, Stefan, jetzt Malte. Ja, moin Thorsten, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl und Dankeschön. Ja, auch wenn du jetzt hier erst vorgestern quasi gewählt wurdest und dich erstmal zurechtfinden musst, habe ich trotzdem eine Frage, die du, ja ein Thema, das du vorhin schon mal angerissen hast, was aber auch sehr wichtig ist und auch relativ zeitnah stattfindet, also halt Wahlkampf, Kampagne, Europawahl und das Ding ist ja wirklich, dass bei sowas meiner Meinung nach ab Januar Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich habe das im letzten Jahr, beziehungsweise ja in diesem Jahr war es, miterlebt mit Bundestagswahl, unterschiedliche Strategieteams, wo meiner Meinung nach viele Leute auch aneinander vorbeigearbeitet haben. Der Bufo hat kurz vor Schluss Plakatsprüche selber geschrieben und entschieden. Man hatte auf einmal 13 Themenflyer und irgendwie habe ich gehört, es gab auf einmal Schwerpunktthemen, wo ich mir ein bisschen im Unklaren war, wie die Entscheidungswege dort waren und wie das zustande kam. Bei der nun folgenden Wahl, Europawahl, da sehe ich wirklich dass die Leute, die jetzt sich mit den Themen, die auf EU-Ebene beschäftigen, dass die Leute, die sich damit auskennen, dass das halt erstaunlicherweise auch die Leute sind, die sich als Bewerber, als Kandidaten zur Verfügung stellen, beziehungsweise Leute, die im Umfeld von diesen Leuten, von diesen Kandidaten stehen. Könntest du dir vorstellen, dass ihr als Vorstand diese Spitzenkandidaten, die dann auch eine gewisse demokratische Legitimation haben werden, als eine Art Wahlkampfteam beauftragt? Und ein Team, das dann auch zwischen Parteitagen Entscheidungen über Schwerpunkte, Flyertexte, Plakatsprüche, Veranstaltungsthemen, Auftritte bei verschiedenen Gelegenheiten, ein Team, was solche Entscheidungen treffen kann, auf welchem Weg auch immer. Und weil ja auch diese Spitzenkandidaten, befürchte ich, diejenigen sein werden, die am motiviertesten sind. Ich sehe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Basis, aus der Basis, die kann das nicht alleine machen, die kann vielleicht befragt werden, es kann Basisbefragungen geben zu bestimmten Themen, wie jetzt Plakatsprüche oder Designs sein sollen und als Vorstand sehe ich euch auch eher so, dass ihr in bundespolitischen Themen drin seid und ich fürchte ein bisschen, dass die Kandidaten, die auf den hinteren Plätzen landen, nicht so motiviert sein werden, das so voranzutreiben. Deswegen finde ich es ganz wichtig, diese Spitzenkandidaten dann so einzubinden und vielleicht auch durch eine Art Beauftragung hier, ihr seid das Wahlkampfteam, in gewisser Weise zu legitimieren und quasi auch das Recht zu geben, den Wahlkampf wirklich zu gestalten und nach vorne zu bringen. Wie stehst du zu diesen Ideen? Ich weiß nicht, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass wenn wir eine Liste haben, dass diese Leute, die der Vorstand hat die Aufgabe, diesen Leuten einen roten Teppich auszulegen. So sehe ich das. Also ich bin dann derjenige, der dafür zur Sorge zu tragen hat, dass diese Leute eine Bühne bekommen, dass diese Leute einen guten Wahlkampf machen können. Und das wird alles natürlich, also ich will nicht, dass da irgendein Slogan sozusagen auf irgendeinem Plakat steht, wo unsere Kandidaten oder Kandidatinnen nicht dahinter stehen. Das ist ja ganz klar. Also ich kann mir das jetzt auch gar nicht anders vorstellen. Was auch immer wahlkampftechnisch stattfindet, kann ja auch erst in Zusammenarbeit mit den Listenkandidaten stattfinden. Motivation, hoffe ich, kriegen wir, wie ich das eben schon sagte, dadurch, dass wir vielleicht eben in 10 anderen Bundesländern auch gleichzeitig ja Kommunalwahl haben. Und Kommunalwahl und Thema, eine Stimmung aufzufangen, das sind schon Dinge, die bedingen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Wenn wir ein bisschen wieder Oberwasser bekommen für uns Piraten, ein bisschen mehr auf uns aufmerksam machen, dann wird das schon eine gewisse Eigendynamik auch annehmen. Und bei der Kommunalwahl, hatte ich ja eben auch gerade schon beim anderen Zusammenhang gesagt, bei der Kommunalwahl sind natürlich viel mehr motivierte Leute da, weil in den Kommunen viel mehr Leute auch gewählt werden können. Kommunale Listen, Stichwort. Also ich glaube, dass die Frage damit hoffentlich beantwortet ist, ja, die Leute auf der Liste werden das Sagen darüber haben. Das geht ja auch gar nicht anders, was im Wahlkampf passieren wird. Die werden nicht Opfer von irgendwelchen Slogans werden, wo sie sich schämen müssen. Was ist das denn da jetzt an der Wand? Dafür soll ich jetzt gerade kandidieren. Nein, die werden das auch mitbestimmen. Die werden die Fotos aussuchen. Die gucken sich an, wie alles stattfindet. Da werden wir vielleicht auch Designer-Vorschläge nehmen. Aber ich werde da nicht jetzt den großen Mufti machen. Das muss aber so und so sein. Das ist doch Blödsinn. Okay, gut, danke. Wollte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass dies beim Bundestagswahlkampf, wenn ich mich recht erinnere, so ähnlich war oder so ähnlich gesagt wurde und man halt aufpassen muss, dass man wirklich das in der Partei so bekannt macht oder so auf einer großen Bühne, vielleicht nochmal auf dem nächsten Parteitag, der zwischen der Aufstellungsversammlung irgendwann in Auszielpause stattfindet, vielleicht besprechen wird und dann, damit im Endeffekt die Partei auch damit einverstanden sind, dass diese Leute quasi das letzte Wort haben, auch wenn es jetzt hart klingt. Ja. Ja. Gut, danke. Ja. Bohnen. Okay, dann schließe ich mich mal in die Rednerliste ein. Was heißt nicht ein, ich schließe mich der an. Es freut mich sehr, dir beim Denken zuzuhören. Und ich finde, das ist eine für mich jedenfalls komplett neue emotionale Erfahrung hier in dem Raum. Ich werde dir auch gar keine Fragen zu irgendwelchen Themen stellen, weil du hast so viele beantwortet und hast auch mit der Art, wie du antwortest und wie du denkst, deutlich gemacht, dass du sehr viel mehr gestaltend unterwegs bist, denn verwaltend. Und das macht sehr viel Freude auf mehr. Und ich wünsche dir sehr viel Kraft für die Zukunft und geh die lange Wegstrecke nicht zu schnell an mit zu hohem Tempo, dass die Kraft auch bis zum Ende reicht. Dann werden wir auch die Ernte einfahren können, die Arbeit dann letztendlich hervorgebracht hat. Also alles Gute für dich, bleib gesund und es freut mich sehr. Ja, danke dir. Das ist eine schöne Ansprache. Finde ich großartig. Danke. Christian. Ja, ich wollte auch nichts fragen. Also einmal hat mir das Zuhören auch viel Spaß gemacht. Insbesondere deine Reaktion auf die Fragen beim Parteitag haben mich dann überzeugt, weil das irgendwie auch gut rüberkam, authentisch rüberkam. Wir haben uns mit ein paar Leuten im Rande des Parteitags schon mal zusammengesetzt als Kommunalpiraten. Wir wollen da auch nochmal ein Treffen machen. Und ich würde einfach mal sagen, ihr fangt im Bundesvorstand an und entwickelt euren Arbeitsstil, entwickelt Ideen. Und wenn ihr Hilfe braucht oder Ideen habt, dann kommt ruhig auf uns zu. Also was wir als Kommunalpolitiker machen können, da unterstützen wir euch gerne. Und ich denke mir, das Gleiche gilt auch für unsere Landtagsfraktionen und für die AGs und für die Themenbeauftragten. Ja, das ist großartig. Danke. Greift auf uns zu, lieber Bundesvorstand. So, jetzt haben wir noch den Rainer. Der mag auch noch was. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist aufgefallen, dass wir bei dem letzten Bundesparteitag thematisch eigentlich kaum noch Anträge hatten auf der Tagesordnung, also Wahlprogrammanträge. Und wenn man im BPT Arguments reinschaut, sieht man eigentlich, soweit ich das sehe, nicht einen einzigen Wahlprogrammantrag, der eine positive Bewertung hatte. Ich habe auch in anderen Ebenen schon den Eindruck gehabt, dass mittlerweile Antragsteller gar nicht mehr wissen, was in dieser Partei überhaupt noch mehrheitsfähig ist, und viele Leute, die sich früher thematisch engagiert haben, mittlerweile auch die Lust verlieren. Siehst du das ähnlich, dass wir wieder thematisch irgendwie die Leute vielleicht mal stärker motivieren müssten, dass sie wieder Anträge reinbringen und auch, dass die Basis wieder mal endlich bereit ist, einfach mal zu sagen, wie Anträge überhaupt gestaltet sein müssen, damit sie überhaupt mehrheitsfähig sind, weil mittlerweile habe ich das noch nie erlebt, dass bis im Endeffekt, glaube ich, haben wir nicht einen einzigen Wahlprogrammpunkt in Bremen beschlossen. Wir haben eine Europawahl und Bochum wird auch eine Aufstellungsversammlung. Die zweite Frage wäre auch, würdest du für ein Europawahlprogramm vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Parteitag vorsehen? Danke. Ja, das sind so viele Fragen. Ich sehe jetzt erstmal so, dass wir in Bremen natürlich einen Wahlparteitag hatten. Und das ist die Erwartung natürlich einfach, da wählen wir. Das ist einfach halt erstmal so. Und da sind natürlich programmatische Sachen, die ich auch übrigens sehr toll finde. Ich mag programmatische Parteitage auch viel lieber als so rumsitzen und da, guck mal hier, ich bin der Klaus von nebenan und so. Ist halt so. Und das haben wir halt auch jedes Jahr vor uns. Solange wir jetzt beispielsweise wirklich unsere Ämter wirklich nur für ein Jahr wählen, haben wir jedes Jahr diese Mühle, dass wir einmal im Jahr sozusagen einen Wahlparteitag haben. Das ist etwas, da müssen wir durch oder es ändern. Punkt. Das andere ist, wir haben jetzt viele Satzungen gehabt, viele Satzungsänderungsanträge. Die einen waren schön, die anderen waren nicht so schön. Und ja, das ist dann so. Ich fände es vielleicht besser, wo man vielleicht mal überlegen sollte, in diese Parteitage vielleicht ein etwas lustigeres, konnektiveres Rahmenprogramm einzubauen, wo die Leute auch mal ein bisschen was netzwerken können, sich kennenlernen können, wie das auf dem Chaos Communication Kongress vielleicht auch immer so ist, wo man so eine Area hat, wo man ein bisschen Party machen kann. Ich weiß jetzt nicht, was da wirklich die Lösung ist. Da bin ich echt auch ein bisschen überfragt. Ich fand jetzt diesen Parteitag auch nicht so schön. Wie man die Leute jetzt dazu bringen kann, bessere Anträge zu schreiben. Also Problem erkannt ist schon mal sehr wichtig. Also es gibt wirklich Probleme dabei, dass Leute, wenn sie Anträge schreiben, sie haben oft nicht das Empfinden, hört man, da sitzen tausend Leute und die sehen jeden Fehler. Also denk doch mal darüber nach, wenn du einen Antrag halbherzig schreibst, der wird nie durchkommen. Diesen Fehler werden alle finden. Und wenn du einen zu langen Antrag schreibst, dann werden sie vielleicht auch schon deshalb ablehnen, weil er einfach zu lang ist, weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Wir sagen zwar alle immer, setzt euch mit diesen Anträgen Vorfeld auseinander, aber wir müssen halt feststellen, in der Vergangenheit, man tut es nicht. Das sind alles Dinge, da braucht man ein bisschen politisches Gespür für, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl für und sollte den Leuten vielleicht auch mal so eine Art Kursus geben. Das können ja die Orts- oder Kreisverbände ja auch organisieren. Also wer schon mal erfolgreich einen Antrag durchgebracht hat und weiß, wie man so etwas formuliert, sollte sich doch bitte schon mal als kleiner Mentor vielleicht auch mal hinstellen und sagen, so Leute, ich habe es schon mal geschafft, ich könnte euch auch mal zeigen, wie man so etwas richtig macht. Das wäre gut. Das ist jetzt im Prinzip bezüglich der Problematik, dass die Leute es nicht schaffen, Anträge richtig zu machen, im Prinzip eine sehr naheliegende Lösung für das Problem. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Wir haben das Problem jetzt mit der Europawahl. Bochum steht vor der Tür. Und da haben wir jetzt halt in Bochum wieder als den Aufstellungsparteitag. Müssen wir durch. Ich kann halt eben nochmal das betonen, was Monopol eben sagte, kommt nach Bochum, registriert euch für den Basisentscheid, kommt vielleicht auch ein bisschen nach Bochum, um Leute kennenzulernen, nehmt eine positive Grundstimmung mit, seid nicht enttäuscht, wenn es so kommt, weil es ist eine Aufstellungsversammlung. ihr könnt euch da hinsetzen, auch ein bisschen was, setzt euch verrückte Hüte auf oder so etwas. Ich finde das ja immer toll, wenn man so ein Motto hat und geht auf so einen Parteitag, und ich fand das jetzt in Heidenheim so krass, als die Leute sich da alle in so hübsche Fummel, also hübsch fertig gemacht haben. Oder jetzt war ja auch der Aufruf, alle sollten in Jogginghose kommen. Also lass uns doch verrückte Aktionen machen, wenn wir schon eh wissen, wir müssen uns da die Vorstellung von ganz, ganz vielen Kandidaten anhören. Das müssen wir auch tun, und da sollten wir uns auch gut drauf vorbereiten. Wir sollten darauf achten, dass wir keine schlechten Leute wählen. Das ist ganz wichtig. Ja, das sind die Dinge, mit denen wir auch ein bisschen, so, wir wollten es so, also nicht rumheulen. Das ist meine Meinung dazu. Also wie gesagt, wir können die nicht aus jedem Parteitag einen super tollen, inspirierenden Programmparteitag machen. Das sind halt eben auch die Highlights. Die sollte man im Herzen tragen, und immer wenn es scheiße ist, sollte man das Herz dann irgendwie dann ein bisschen wieder rausholen. Oder sollte versuchen, es ein bisschen lustiger zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hinreichend irgendwie beantworten. Aber vielen Dank schon mal. Aber einen zusätzlichen Parteitag siehst du nicht als Notwendigkeit an? Ja, das große Problem ist, diese Parteitage kosten unheimlich viel Geld. Und das große Problem bei uns ist natürlich, wie gesagt, wie das mit dem Geld ist. Ich hatte jetzt schon mit dem Beauftragten für die Ausrichtung dieser Parteitage eben ganz erstaunt. Ich mache ein erstauntes Gesicht. Es ist ein Parteitag geplant für den Mai, wo ich allerdings nicht ganz genau weiß, wofür der sein soll, weil er ja im Mai ist. Und im Mai brauchen wir kein Wahlprogramm für Europa abschließen, weil am 25. Mai ist die Wahl. Verstehst du das? Wenn wir jetzt im Januar uns in Bochum treffen und, was weiß ich, im Februar beispielsweise nochmal irgendwo, um ein Programm für die Europawahl noch weiter fertig zu machen, dann ich glaube, das wäre auch rein technisch nicht möglich, weil die Zeit einfach viel zu knapp ist. Eine Halle von der Größe zu mieten braucht einen Vorlauf von, glaube ich, soweit ich das weiß, ein halbes Jahr. Und das ist von daher technisch, glaube ich, nicht möglich. Also ein Programmparteitag für die Europawahl jetzt noch auf die Beine zu stellen, halte ich für ein sehr, sehr gewagtes Unterfangen. Lieber Thorsten, wenn wir hier jeden Monat einen Parteitag machen, einen Bundesparteitag, dann gehe ich aber sterben, du. Ja, also zum einen sehe ich es auch so, obwohl ich, wie gesagt, programmatische Parteitage sehr inspirierend finde. Das geht wahrscheinlich auch vielen anderen. Jedenfalls wesentlich inspirierender als irgendwelche Wahlparteitage. Aber ich glaube, ich sehe das Problem ja darin, dass diese Parteitage, wo wir uns zusammensetzen und einen neuen Vorstand wählen, ja auch für alle ziemlich schwierig sind oder ziemlich langweilig. Weil dazwischen einfach auch nicht viel Inspirierendes passiert. Und das ist ja tatsächlich auch ein Problem. Meine Frage ist, wie können wir es besser machen? Da hatte ich ja eben gerade schon ein paar Äußerungen gemacht. Ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Ist aber ein gutes Thema. Wie wir jetzt, wie gesagt, zum Europaprogramm, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, da können wir uns ein Bein ausreißen. Da müssten wir wahrscheinlich ultra viel Geld in die Hand nehmen, und das haben wir nicht. So, jetzt Nummer eins. Thorsten, ich bürg uns jetzt diese Veranstaltung hier ab, weil jede Veranstaltung hat einen Spannungsbogen, und jeder Spannungsbogen trifft irgendwann mal wieder ans Ende, weißt du? Und das, wir können gerne nächste Woche wieder eine machen. Kommen ganz, ganz viele neue und interessante Fragen, und ihr habt Zeit, euch ein bisschen zu sortieren. Wäre der Markus mir sehr böse, wenn ich ihn jetzt vom Saalmikrofon wieder wegschubse? Ja. Nee, ist okay. Alles klar. Dann bitte ich mal, die Aufnahmen zu stoppen. Stoppen heißt insbesondere nochmal auf diesen roten Knopf drücken. Ach, die machen das jetzt nicht. Thorsten, danke dir, dass du dich hier so vielen Fragen gestellt hast, und das nach bestimmt einem harten Tag. Und es gab schon die Nachfragen, machen wir sowas jetzt regelmäßig oder eher nicht? Antwort jetzt lieber nicht, sondern lass dir ein bisschen Zeit. Ich würde es auch jetzt nicht sofort beantworten. Ich finde es spannend, ich mache es auch sehr gerne, aber ich muss jetzt auch gucken, hier in Frankfurt wird ja auch viel gefragt, ob ich mal wieder auf den Stammtisch gehe, und das darf ich natürlich auch nicht verpassen. Also ich würde auch ganz gerne hier mal wieder auf den Stammtisch gehen, weil es macht mir persönlich dann auch hin und wieder mal Spaß, einfach mit Menschen im Fleisch und Blut zusammenzusitzen, mit denen man ja auch schon lange was zu tun hatte. Ich würde hier auch gerne mal wieder rumgehen, für mein Seelenheil muss ich das wahrscheinlich mal machen. Also, viel Spaß dabei, Thorsten. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke den 100 Leuten, die es hierher verschlagen hat. Ein klein bisschen neuer Geist weht hier durch die Hallen. Ich glaube, wir können das echt brauchen. Ja, es freut mich sehr. Fände ich auch großartig, wenn ein bisschen Hoffnung und Optimismus mal wieder durch unsere Reihen weht. Fände ich großartig. So, und wir hören dann diese Aufnahme im Krähennest. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Dann können wir nämlich noch mehr Leute erreichen. So, Schluss. Ali, aus mit der Aufnahme. Okay, ich mache euch mal dann Affe auf. Bis dann. Na, tschüss. Thorsten, ciao. Ciao. Nach Blogdupay hat auch keiner gefragt jetzt. Wenn er schon aus Frankfurt kommt, okay. Ali, bitte an Kasse 4. Ey, Kinders, ihr müsst den armen Mensch nicht am ersten Tag, der ist noch keine 60 Stunden im Amt, ja, und ihr quetscht den anderthalb Stunden davon aus. Ich find's gut, dass er heute hier war. Ist das geplant, das jetzt wieder jede Woche so zu machen? Ich hab's gerade gesagt, wir werden schauen. Ja, Ali, stopp, abbestellen, genau. Ich habe es angeboten und überlegt sich das und wir reden drüber. Vielleicht machen wir es auch on demand, keine Ahnung, das wird sich alles zeigen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund, East Meets West, veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.